ist mehr wie früher. Gestern wird nicht heute sein. Sieh's dir mal genau an. Befriedige die Meute ganz allein. Ich will es anders als es ist. Ich will es besser als du meinst. Kannst du dir vorstellen, wie es wird, wenn das System sich selbst zerstört? Ich will es anders als es ist. Ich will es besser als du meinst. Kannst du dir vorstellen, wie es wird, wenn das System sich selbst zerstört? Worte sind genug gesagt. Komm in unseren Gottesstaat. Lern, wie man ne Bombe baut. Oder sagt, hast Plan versaut. Zerstörung deiner Existenz. Bist du vielleicht dafür bereit? Unsere Zeit ist nur begrenzt. Willkommen in meinem Freundeskreis. Ich will es anders als es ist. Ich will es besser als du meinst. Kannst du dir vorstellen, wie es wird, wenn das System sich selbst zerstört? Ich will es anders als es ist. Ich will es besser als du meinst. Kannst du dir vorstellen, wie es wird, wenn das System sich selbst zerstört? Der Worte sind genug gesagt. Komm in unseren Gottesstaat. Lern, wie man ne Bombe baut. Oder Satans Plan versaut.